Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg veröffentlichten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der Großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuse-Ideologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung. Darin hoben sie hervor, unter der Leitung von Generalissimus Kim Il-sung, dem eisernen Heerführer und außergewöhnlichen Militärstrategen, hätten die Armee und das Volk von Korea im Vaterländischen Befreiungskrieg die US-Imperialisten zerschlagen und einen glänzenden Sieg erzielt.